Wunderlich und zugleich tief vertraut wehte mir hier der Duft meiner Jugend entgegen. Was ich eben noch getan und gedacht hatte, sank hinter mir hinab und ich war wieder jung. Noch vor einer Stunde, noch vor Augenblicken hatte ich recht wohl zu wissen geglaubt, was Liebe, was Begehren, was Sehnsucht seien. Aber das waren die Liebe und Sehnsucht eines alten Mannes gewesen. Jetzt war ich wieder jung. Und was ich in mir fühlte, dieses glühend fließende Feuer, diese gewaltig ziehende Leidenschaft, war jung, neu und echt. Ich stand auf einem der Hügel über meiner kleinen Heimatstadt. Es roch nach Tauwind und ersten Veilchen. Aus dem Städtchen blitzte der Fluss herauf. Und ich riss von einem Busch eine junge, halboffene Blattknospe ab und begann sie zu kauen. Bei diesem herben, aromatisch bitteren Geschmack war plötzlich alles wieder da. Hügel und Stadt, Märzwind und Knospengeruch, ein Mädchen und ihr braunes Haar, aufschwellende Sehnsucht und süße, würgende Angst. Rosa Kreisler mit den dicken, braunen, aufgebundenen Zöpfen in ihrem dünnen, blauen Kleid. Ich glaube, ich habe nie mehr in meinem Leben so geliebt, wie ich damals Rosa geliebt habe. Wir waren beide noch in der Kindheit und wussten nicht recht, was miteinander anzufangen. Wir kamen an jenem Sonntag nicht einmal bis zu einem ersten Kuss. Aber wir waren ungeheuer glücklich. Mein ganzes Liebesleben lebte ich noch einmal durch in Pablos kleinem Theater. Alle Mädchen, die ich je geliebt, waren nun mein. Jedes Mädchen, das ich einst in meiner Jugend geliebt hatte, liebte ich wieder. Jede gab mir, was nur sie allein zu geben hatte. Jeder gab ich, was nur sie von mir zu nehmen wusste. Ich staunte darüber, wie reich mein Leben, mein scheinbar so armes und liebloses Steppenwolf-Leben an Verliebtheiten, an Gelegenheiten, an Lockungen gewesen war. Auch jene Verführung kehrte wieder, die mir Pablo einst angeboten hatte, und andere frühere, die ich zu ihrer Zeit nicht einmal ganz begriffen hatte, fantastische Spiele zu Dreien und Vieren. Lächelnd nahmen sie mich in ihren Reigen mit. Aus dem unendlichen Strom der Lockungen, der Laster, der Verstrickungen tauchte ich wieder empor, mit Wissen gesättigt, weise, tief erfahren, reif für Hermine. Als letzte Figur in der unendlichen Reihe tauchte sie auf, Hermine. Und gleichzeitig mit ihr mein Bewusstsein. Ihr wollte ich nicht in der Dämmerung eines Zauberspiegels begegnen. Ihr gehörte nicht nur jene eine Figur meines Schachspiels. Ihr sollte der ganze Harry gehören. Ich werde mein Figurenspiel so umbauen, dass alles sich auf Hermine bezieht und zur Erfüllung führt. Der Strom hatte mich an Land gespült und wieder stand ich im Logengang des Theaters. Unerschöpflich umgab mich diese Welt der Türen, der magischen Spiegel, der Inschriften. Wie man durch Liebe tötet. Schreckliche Vorstellung, was soll das heißen? Ein Erinnerungsbild zuckte in mir auf. Hermine am Tisch eines Restaurants, plötzlich furchtbaren Ernst im Blick. Ich werde dir meinen letzten Befehl geben. Und du wirst gehorchen. Du wirst mich töten. Wie man durch Liebe tötet. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Eine Woge von Angst und Dunkelheit flutete über mein Herz. Plötzlich stand alles wieder vor mir. Plötzlich spürte ich im Innersten wieder Not und Schicksal. Verzweifelnd griff ich in meine Tasche, um die Figuren hervorzuholen, um ein wenig Magie zu treiben und die Ordnung meines Schachbretts umzustellen. Aber es waren keine Figuren mehr da. Statt der Figuren zog ich ein Messer aus der Tasche. Ein Messer? Dieses Messer? Ich will dieses Messer nicht. Zu Tode erschrocken lief ich durch den Korridor an den Türen vorbei, stand plötzlich dem riesigen Spiegel gegenüber, blickte hinein. Im Spiegel stand, hoch wie ich, ein riesiger, schöner Wolf. Flackernd blinzelte er mich an und rollte die rote Zunge im Maul. Wo ist Pablo? Wo ist Hermine? Wo ist der kluge Kerl, der so hübsch vom Aufbau der Persönlichkeit geschwatzt hat? Nochmals blickte ich in den Spiegel. Im Spiegel stand jetzt ich. Stand Harry mit grauem Gesicht, von allen Spielen verlassen, von allen Lastern ermüdet. Scheußlich bleich, aber immerhin ein Mensch. Immerhin jemand, mit dem man reden konnte. Harry, was tust du da? Was tust du da? Nichts. Nichts. Warte nur, ich warte auf den Tod. Ich warte auf den Tod. Wo ist denn der Tod? Wo ist denn der Tod? Er kommt.